hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Für DAX-Unternehmen beschließt das Parlament eine Frauenquote von 30%. Volker Kauder hält Frau Schwesig für eine Ziege, doch singt mit Liebe die Altherrenriege. Ja! Männer lieben Frauen, Männer sind über die Quote froh. Lässt die schwarze Null passieren und wieder tausendmal gelogen. Und Jean-Claude Juncker will Milliarden investieren. Das ist alles nur geliehen. Recep Erdogan! Recep Erdogan! Liest aus dem Koran! Liest aus dem Koran! Dass Frauen nicht arbeiten können wie Männer. Mittelalter Erdogan! Hörst du denn den Schuss nicht? Das sind wichtige Nachrichten! Ich muss demnächst verhungern! Burger King macht Filialen zu! Ballermann, Nachrichten! Ballermann, Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.